Lass doch, o teurer Landesvater, zu, dass unsere Musenschar den Tag, der dir so glücklich ist gewesen, an dem im vorigen Jahr Sarmatien zum König dich erwiesen, in ihrer unschuldvollen Ruhe verehren und besingen dürfe. Zu einer Zeit war alles um uns Blitz und Kraft. Süden und von Norden auf unserem Vaterland mit Schwert und Feuer treut, kann diese Stadt so glücklich sein, ich rechten Schutzgott unserer Liebe. Und zwar dich nicht allein, auch dein Gemahl des Landes Sonne, wir untertanen Trost und in ihrem Schoß zu finden. Tausend Zweier.